Ich soll über Shamatha lehren. Ich jetzt arbeite zusammen mit dem Dolpo Rinpoche, der sozusagen ein Vertreter von tibetanischer Tradition ist, konkret von Nyingma, wo ich kenne ihn viele, viele Jahre schon. Und wir sind gute Freunde und jetzt, wir wollen zusammen hier das Zentrum, das ich hier begründet habe, wir wollen es zusammen machen und entwickeln. Ich bin jetzt alt und will ich das ihm übernehmen, ihm übergeben. Und natürlich, damit man die tantrische Lehre versteht, besonders Dzogchen, das er lehrt, natürlich muss man sehr gute Grundlage in Grundbuddhismus haben. Und eigentlich verstehen, worüber es sich handelt. Sind noch mehrere Teilnehmer dazu gekommen oder sind wir noch jetzt sechs da? Es sind jetzt 12 insgesamt. Aha. Naja, dann mal sehen. Vielleicht kommt jemand noch. So, kurz gesagt, wir brauchen Buddhismus, indem wir Ärger haben. Diese Ärger haben Kleshas oder Konflikt, Emotionen. Oder es gibt viele, viele Übersetzungen von Klesha. Klesha eigentlich heißt etwas, was stört. Wir sind gestört. Indem wir gestört sind, dann brauchen wir natürlich Buddhismus. Und Buddhismus ist die Lehre, die lehrt, dass wir diese Ärger haben aufgrund Unwissen. Avidya oder Avijja. Wir haben Unwissen und deswegen haben wir Ärger. Dieses Unwissen müssen wir beseitigen. Wenn wir Unwissen beseitigen, dann haben wir nicht Ärger. Körperliche Ärger kann niemand, nicht mal ein Buddha, kann vermeiden, aber diese mentale Ärger, die wir haben, die sind vollkommen unnützlich. Indem wir Unwissen haben, wir haben Begierde und wir haben Hass oder Ärger. Das ist damit verbunden. Das ist, diese Sachen heißen auch Gift, heißen auch Burde, heißen auch Yoga. Yoga heißt, die uns binden an Leiden, an Unbequemlichkeiten. Und deswegen, damit wir von diesen Ärgern, die wir haben, weggehen können, wir brauchen den Geist zu beruhigen. Das ist der erste Schritt. Und das ist eigentlich, ich habe erklärt, auch die Bedeutung von Shamatha. Das habe ich auch letztes Mal erklärt. Wenn es darüber irgendwelche Fragen gibt, das muss sehr, sehr klar sein. Und ich habe auch erklärt, Buddhismus und eigentlich alle Religionen. Buddhismus ist mehr Weisheit vielleicht als Religion, in dem Sinne, wir es kennen. Alle Religionen eigentlich haben das Ziel, dass sie die Wesen weg von dem Leiden leiten. Aber Buddhismus immer betont, und ich betone es auch, damit man die Grundlage hat, wie man den Geist weg von Leiden führt, muss man Wissen haben. Wir sind im Zustand von Leiden, indem wir in Unwissen leben. Das Gegenteil von Unwissen, das verantwortlich ist für unsere Ärger, ist Wissen. Und wenn wir meditieren, es ist unheimlich wichtig, dass wir Wissen haben. Wir wissen, was wir machen, warum wir das machen, wozu wir das machen, wie wir das richtig machen, wie wir das falsch machen. Und dann kommen wir zur Klarheit. Wenn wir zur Klarheit kommen, dann unsere Gemüt, unseren Geist, weil der Geist ist von Gemüt sozusagen beherrscht, Gefühlen beherrschen unseres Denken, das ist sehr wichtig zu verstehen. Und die Gefühle müssen ausgeglichen sein, die dann der Geist kommt zur Ruhe. Ja, und die Übung von Shamatha ist, das wird besonders betont in der Tradition, dass ich euch übergebe jetzt. Ich lehre, obwohl ich trainiert bin in der Theravada-Tradition, ich lehre besonders auf Grundlage von den chinesischen Schriften. Und natürlich, die chinesische Tradition ist sehr ähnlich mit tibetanischer Tradition. Es ist so nicht dualistische, das ist eine buddhistische Tradition, das nicht dualistische Verständnis von Meditation prägt. Das ist sehr wichtig zu verstehen. Jetzt in Buddhismus hat sozusagen, das sollen wir wissen, hat drei Einstellungen zu Praxis, zu meditative Praxis. Deswegen gibt es drei Yanas, drei Fahrzeuge, durch denen wir zu Klarheit kommen, zu Erleuchtung kommen, zu Freiheit von Leiden kommen. Der Theravada. Früher gab es viele, viele Traditionen, die erklärten, wie man ein Arahat wird, wie man die Unreinheiten des Geistes tötet, wörtlich. Jetzt ist nur eine lebendige Tradition, die Theravada. Früher gab es viele. Und Theravada ist auch nur eine von den vielen Traditionen, die es gab. Dann gibt es so Mahayana-Tradition, das eine nicht-dualistische Tradition ist, und das als Ziel hat, Zweck von dieser Tradition ist, den Zustand von Bodhisattva zu erreichen. Bodhisattva, wenn er zu Buddha wird, wird auch ein Arahat, aber er wird ein Arahat ohne, sozusagen, ohne sogar Tendenzen zu Unreinheiten des Geistes. Deswegen wird er dann ideal, wird er Dharma selbst. Der Buddha, wahre Buddha, ist Dharma selbst. Dieser Buddha, das geboren ist und das gestorben ist, ist nur sozusagen ein Ausdruck für die Wahrheit, die zeitlos ist. Sehr wichtig zu verstehen. Und dann gibt es die tantrische Tradition, das eigentlich hat genau dieselbe Philosophie, genau dieselbe Verständnis von Buddha-Lehre, aber hat benutzt andere Mittel. Das ist Tradition, die dann besonders sich orientiert an, was Dolpo Tulku auch lehrt, Arbeit mit dem Körper. Tantra eigentlich, Tan heißt Körper, Tra heißt schützen. Wir schützen den Körper, indem wir ihn verstehen, mehr verstehen. Mehr verstehen heißt, die Energien, die diesen Körper sozusagen bewegen und auch gleichzeitig Geist bewegen. Die Energie ist so die Brücke zwischen Geist und Körper. Die wollen wir dann anwenden, damit wir den Zustand von Klarheit bekommen. So, schon in der Mahayana-Lehre haben wir, wenn wir Buddhismus studieren, wir studieren nicht nur über den Geist, wie man den Geist versteht als ein Prozess, aber wenn wir die Bodhisattva-Lehre lernen, wir sollen auch etwas von dem Körper verstehen, von Medizin verstehen, von Logik verstehen, von Sprachen verstehen, sogar von den Künsten verstehen. Und damit wir auch lernen, Ziel von nicht-dualistischer Lehre ist, dass man nur diese Samsara und Nirvana als eine Einheit versteht. Und dadurch auch ist die Arbeit mit den Energien und Verständnis von Logik, Medizin und alles ist besonders wichtig. Deswegen, ich kenne Dolpo Tulku aus Indien. Ich habe es auch gelernt, nicht in der tibetanischen Tradition, in der chinesischen Tradition auch. Man lernt viel von Logik, und von sozusagen nicht-dualistische Verständnis von Abhidharma. Ich habe lange Jahre in Abhidharma studiert und das gelernt von lange Jahre. Abhidharma dann analysiert, in Detail, wie der Geist funktioniert, aber in der tibetanischen Tradition auch, wie der Körper funktioniert. Sehr wichtig. Etwas davon gibt es auch in der chinesischen Tradition, in Zen, aber das wird besonders in Taoismus und in tantrische Lehre entwickelt. Und das ist dann ein besonders wichtiger Teil von Tantra. Tantra benutzt dann andere Mittel, die Mittel, die normalerweise nicht zu klassischen Buddhismus gehören, werden benutzt in Tantra, die Symbolen, Mantras. Mantra ist das, Man heißt Geist, Tra ist das Schützen. Das, was schützt den Geist, das ist Mantra. Wir schützen den Geist, wir schützen den Körper und lernen wir dadurch, den Geist und den Körper tiefer zu verstehen als eine Einheit. So, für diesen Zweck, dann, wenn Sie sich weiter mit Buddhismus beschäftigen, werden Sie sehen, dann obwohl die Mahayana-Tradition oder Sanskrit-Tradition die gleiche Worte anwendet, sie allmählich, die haben andere Bedeutung, indem sie mit der nicht-dualistischen Lehre verbunden werden. Nicht-dualistische Lehre ist eigentlich von Anfang an im Buddhismus. Der Körper, auch in Theravada, ist wie ein blinder Mann. Auge ohne Geist sieht überhaupt nichts, und der Körper ohne Energie, die auch zu dem Körper gehört, kann sich nicht bewegen. So, nur wenn wir die zwei richtig verstehen, können wir dann sie ohne Nichtwissen anwenden. Und in Nichtwissen zu beseitigen, das ist Ziel von Buddhismus. Das ist Erleuchtung. Das ist die Bedeutung von Erleuchtung. Wir wollen zu Erleuchtung kommen, denn wir wollen lernen, wie wir den Körper und den Geist richtig schützen, dass wir die Ärger vermeiden. Und dazu wir brauchen Beruhigung. Wenn wir nicht beruhigt sind, wir können nicht sehen die Sachen, wie sie wirklich sind. Das habe ich letztes Mal erklärt. Hoffentlich haben Sie davon etwas mitgekriegt. Wir haben letztes Mal gesagt, dass wir fangen an mit den Fragen. Wenn, was ich jetzt zusammengefasst habe, wenn es darüber irgendwelche Fragen gibt, was ich gelehrt habe, jetzt ist die Zeit zu fragen. Sonst, jetzt habe ich gesagt, in der zweiten Stunde, leider, ich sehe wahrscheinlich die meisten, die in der ersten Stunde waren, sind nicht jetzt da in der zweiten Stunde. Dann, wie wir mit der dritte Stunde machen, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall, jetzt lernen wir über Beruhigung. Das ist Shamatha. Wenn wir nicht beruhigt sind, wir können nicht sehen die Sachen, wie sie wirklich sind. Und deswegen, wir sind dann kontrolliert von unseren Tendenzen zu entweder zu Begierden, zu Gier, zu kleben an die Objekte oder zu Ärger. Diese Tendenz zu Ärger, Tendenz zu Zorn ist auch mit Angst verbunden, mit Depressionen verbunden, mit Sorgen befunden. Ich habe das erwähnt, glaube ich. Das ist der schwärzeste Teil von der Seele oder von dem Geist, ist diese Tendenzen zu Zorn, indem man will mit Kraft, nicht durch Weisheit, das Gemüt oder die Gefühle des Geistes beseitigen. Aber das geht nicht, natürlich. Davon kommen die Ärger. Man kann nicht durch Kraft die Ärger beseitigen. Man kann nur die Ärger beseitigen durch Weisheit. Und wenn man Weisheit hat, dann werden das Gier wird natürlich weniger und weniger. Und nach der buddhistischen Lehre, diese Wurzel von Unwissen wird erklärt, nicht diese Tendenz zu Zorn, sondern Tendenz zu Gier. Warum? Weil wenn wir Gier haben, haben wir auch Zorn. Wenn wir nicht Gier haben, dann werden wir auch von Zorn befreit. Das ist sehr wichtig zu verstehen. Deswegen der Wurzel ist nicht von Leiden, obwohl das größte Leiden verursacht, ist Zorn. Aber die Wurzel von Zorn ist Gier. Und solange wir Gier haben, der Geist wird nicht beruhigt. So wird erklärt, so in Abhidharma Kosha, die sozusagen die Ursache für Ruhe des Geistes ist, dass man Alpe Ichata wenig Wünsche hat und Santushti und Zufriedenheit. Solange wir nicht Zufriedenheit und wenige Wünsche haben, wir bringen nicht den Geist zur Ruhe. Wir können nur machen, das ist Buddhismus, das ist, was Buddhismus lehrt, nichts anderes. Wir können nur das, was möglich ist, machen. Niemand kann Unmögliches machen. Das ist die tiefe Bedeutung von bedingten Entstehung. Wenn wir verstehen bedingte Entstehung, wir verstehen, was möglich ist für uns und was nicht möglich ist. Und wir dann verhalten uns nach dieser Weisheit. Und was möglich ist für einen, das ist sehr oft nicht möglich für anderen, und was unmöglich für anderen ist wieder möglich für so alles gehört, alles ist gebunden an diese Struktur des Geistes und des Körpers, das ohne Geist nicht sozusagen existieren kann. Körper nur existiert, indem er mit Geist verbunden ist. Sonst ist es einfach, wie Buddhismus lehrt, ist es, und wie genauso auch westliche Religion lehrt, es ist nur Staub der Erde, gar nichts anderes. Es sind nur Elementen, und die Elementen können nur zum Ausdruck kommen, indem es Erde-Element gibt. Das ist die Grundlage. Und die Elemente machen Form. Und Form macht den Körper. Unser Körper kann nicht existieren ohne Form. Und was der Geist sieht und an was er sich bezieht, ist nach der buddhistischen Lehre Form. Rupa, erste Aggregat, heißt Aggregat von Form. Wenn wir Form haben, der Geist kann dann Form begreifen. Wenn wir keine Form haben, was begreift der Geist? Das ist eine Frage für euch. Bitte überlegen. Geist und Form, die erscheinen in Zusammenhang. Wenn der Geist zur Ruhe kommt, Form kann auch zur Ruhe kommen. Wenn der Geist nicht zur Ruhe kommt, Form wird auch nicht zur Ruhe kommen. Und die Grundlage für wie wir Form sehen und was für Form wir sehen, ist der Geist. Und der Geist ist die Ursache von Form. Wir wollen Buddhismus verstehen, wir wollen uns mit dem Prozess von Beruhigung beschäftigen, was Shamatha ist. Das muss sehr, sehr klar sein. Alles, was der Geist unterscheiden kann und Funktion des Geistes ist zu unterscheiden, ist Form. Und Form existiert überhaupt nicht, wenn der Körper nicht existiert. Es muss Form da sein, damit der Körper existiert. Sehr wichtig zu verstehen. Wenn wir meditieren, Shamatha-Meditation, wie wir beruhigen, Form durch Beruhigung von dem Gemut, Gefühl und durch Beruhigung von dem Gefühl, wir beruhigen den Geist. Das ist diese Beziehung muss sehr, sehr klar sein. Damit wir den Körper beruhigen und den Geist beruhigen, was brauchen wir? Das Gemüt, Gefühl zu beruhigen. Und Shamatha, so wird es erklärt, auch in den Schriften, in Theravada-Schriften, genauso auch in Mahayana-Schriften, ist dann ein Prozess von Beruhigung von dem Gemüt, von dem Gefühl. Wie wird das Gefühl beruhigt? Indem er sich verfeinert. Wenn das Gefühl sich nicht verfeinert, er wird nicht beruhigt. So in Majjhima Nikaya, in Theravada, gibt es eine Sutra, das heißt Bahuvedaniya Sutta, eine Sutra von vielen Gefühlen. Zwei Mönche diskutieren, ob es zwei Gefühle gibt oder drei Gefühle gibt. Der Buddha hat erklärt, beide, es gibt drei Gefühle, zwei Gefühle. Dann, sie kommen, sie können sich nicht entscheiden, warum zwei Gefühle, warum drei Gefühle. Es gibt neutrales Gefühl, angenehmes Gefühl, unangenehmes Gefühl. Und der Buddha auch lehrt, dass für die Weisen neutrales Gefühl ist angenehm, für die Dummen, für die Nichtweisen, dieses neutrales Gefühl ist unangenehm. Sehr interessant. Warum das neutrale Gefühl ist unangenehm? Weil diese Tendenzen zu Gier, zu Zuneigung und Abneigung ist so tief in uns, dass wir sozusagen, damit wir uns wohlfühlen, wir müssen immer, immer die Gefühle ändern. Aber wenn sie im Prozess von Beruhigung des Geistes sind, dann sie bleiben. Versuchen zu bleiben in demselben Gefühl. Sie ändern nicht die Gefühle. Damit wird dann der Geist stark. Der Geist muss stark sein, damit er sich befreit. Wenn er nicht stark ist, er kann sich nicht befreien. Und wie wird der Geist stark, indem man Shamatha meistert. Meisterung von Shamatha ist das, was macht den Geist stark. Wenn der Geist stark ist, er kann die Ärger tolerieren. Wenn der Geist nicht stark ist, er kann sich nicht ärgern, er kann nicht die Ärger tolerieren. Das ist nicht möglich für einen schwachen Geist. Und damit man die Ärger toleriert, man muss in sich Zufriedenheit haben und weniger Wünsche haben. Nur dann kann man Ärger tolerieren. Und wir wollen Meditation lernen. Wenn wir Meditation lernen, lernen wir auch, die Ärger zu tolerieren. Deswegen, wenn wir lernen, jetzt werde ich euch besonders lernen in der Sanskrit-Tradition. Nach der Sanskrit-Tradition, erster Ärger, das wir überwinden müssen, damit wir den Geist zur Ruhe bringen, ist was? Ist Faulheit. Kausidyam. Kausidyam heißt nicht nur Faulheit. Kausidyam heißt eigentlich, das habe ich letztes Mal erklärt, jetzt wiederhole ich wieder. Für diejenigen, die nicht hier waren, heißt Faulheit heißt Mangel an Achtsamkeit. Mangel an Achtsamkeit, das ist Faulheit. Und in der Sanskrit-Tradition ist das gleiche in tibetanischen Tradition, in chinesischer Tradition. Damit wir in Prozess, streng gesagt, in Prozess von Beruhigung des Geistes eingehen, wenn wir Faulheit beseitigt haben, was passiert? Wir erinnern uns an Dharma, an die Belehrungen von Dharma, an Dharma, das wir gehört haben und Dharma, das wir im Geiste überlegt haben. Das sind die zwei Kräfte, die wir brauchen, damit wir die Faulheit beseitigen und diese Fähigkeit von Achtsamkeit aufrechthalten. Wenn wir Fähigkeit von Achtsamkeit aufrechthalten, wir können die Ärger mit Weisheit konfrontieren. Ist das klar? Also, wir können die Ärger nur mit Weisheit konfrontieren lernen, wenn wir die Kraft von Achtsamkeit haben. Wenn wir die Kraft von Achtsamkeit haben, wird erklärt bei Asanga in Yogacara Bhumishastra, das ist das Hauptwerk für Verständnis von Shamatha in der Sanskrit-Tradition, in tibetanische, in chinesische Tradition. Wir erinnern uns an die Belehrungen, die wir gehört haben und auf die wir dann überlegt haben und verstanden habe. Im Sinne von Training in Shamatha, die Belehrung ist, dass dieser grobe Geist verbunden mit groben Gefühl und mit groben Körper ist Ärger. Wenn wir das nicht verstehen, wir können nicht Shamatha lernen. Wir verstehen das, wir können Shamatha lernen. Der grobe Geist ist Ärger. Der feine Geist ist der Weg, das uns hilft, weg von den Ärgern zu kommen, damit der Geist sich beruhigt. Wenn der Geist ist beruhigt, er kann die Sachen sehen, wie sie sind. Dann kann er unmittelbar lernen, die Wahrheit von Nirvana oder im nicht-dualistischen Sinne die Wahrheit von Soheit unmittelbar zu erfahren. Und dazu braucht er Samadhi. In der Theravada-Tradition die Samadhi von Shamatha und Samadhi von Vipassana. Wahre Vipassana ist auch ein Zustand von Samadhi. Man kann nicht die Sachen sehen, die wahre Zustand von Körper und von dem Geist, das an Körper gebunden ist, zu sehen, was Unbeständigkeit ist, Leiden von Unbeständigkeit und Selbstlosigkeit von Unbeständigkeit. Er kann nicht erfahren, wenn er nicht beruhigt ist. Unmöglich. In der Theravada-Realität, Shamatha ist nur Fähigkeit von Konzentration, durch Konzentration diese Fähigkeit von beruhigen Gemüt, Gefühl zu gewinnen. Und Vipassana ist dann die Sachen sehen, wie sie wirklich sind. Was ich erklärt habe, Unbeständigkeit, Leiden von Unbeständigkeit und Selbstlosigkeit von Unbeständigkeit. Das ist Buddhismus. Ist egal, ob es Theravada, Mahayana, Tantrayana. Ohne das kein Buddhismus. Wir wollen lernen die Lehre von Bodhisattvas. Diese Trennung in der Wahrheit existiert überhaupt nicht. Diese Trennung haben wir selbst gemacht. Trotzdem müssen wir den Geist erst beruhigen, bevor er sieht die Sachen, wie sie wirklich sind, also als Soheit. Soheit heißt Substanzlosigkeit. Nirvana hat keine Substanz, Welt hat auch keine Substanz. Und alles, was wir erfahren, ist ein Prozess. Im Prozess kann es keine Substanz geben. Körper ist ein Prozess, Geist ist auch ein Prozess. Und in diesem Prozess kommt Ruhe, vorausgesetzt, dass man das Prozess versteht. Wenn man das Prozess versteht, man wird nicht haften. Indem wir nicht das Prozess verstehen, wir haften. Und diese Gewohnheit ist sehr, sehr, sehr tief. Und wie beseitigen wir dann diese erste Ärger für einen, der Meditation lernen möchte? Wie beseitigen wir diesen Ärger? Erst müssen wir die Kraft von Hören haben und überlegen, was wir gehört haben. Wenn wir das nicht haben, so sagt Asanga, wir werden nicht Kraft des Geistes haben, diese Faulheit zu beseitigen und Achtsamkeit aufrechtzuhalten. Wir müssen wissen, dass grobes Gefühl, grobes Geist, und Geist ist das, was eigentlich vor allem Gefühl unterscheidet. Gefühl ist der Herrscher von dem Geist, von dem weltlichen Geist. Wenn Gefühl grob ist, Geist ist auch grob. Wenn Gefühl fein ist, Geist ist auch fein. Und wenn Gefühl fein ist, wir kennen mit diesem feinen Gefühl auch die Ärger von dem Körper. Wir können einnehmen, ohne dass der Geist sich aufregt. Aufregung des Geistes ist genau das Gegenteil von Ruhe des Geistes. Wir lernen Ruhe des Geistes, damit wir von Aufregung loswerden. Jetzt der Asanga, auch ich lehre jetzt ein bisschen nach diesem Buch von Asanga, aber Asanga sagt, dass wir werden Meister von Prozess von Beruhigung, wenn was? Wenn der Geist nicht senkt. Gegenteil von Shamatha ist Aufregung. Meisterschaft von Samatha ist, dass der Geist nicht senkt. Sehr wichtig zu verstehen. Wenn wir konzentriert sind, dann der Geist hat Tendenz zu senken. Wenn diese Tendenz nicht mehr da ist, dann der Geist wird beruhigt. Aber erst müssen wir diese Tendenz von Aufgeregtheit beseitigen, damit er sich beruhigt. Wenn er sich beruhigt hat, er wird konzentriert. Wenn er konzentriert ist, er wird senken. Wenn er nicht mehr senkt und nicht mehr grobe Senken da ist und grobe Aufgeregtheit da ist, er wird beruhigt. Und dann werden wir fähig, Geist so ohne zu viel Anstrengung und ohne zu wenig Anstrengung zu Samadhi zu bringen. Das ist, wie man Shamatha lehrt nach der nördlichen Tradition. Also erster Schritt ist, dass man von der Faulheit los wird. Und Faulheit ist unsere Unfähigkeit, Achtsamkeit aufrechtzuhalten und nicht sich erinnern an das, was wir gehört haben und was wir überlegt haben, dass diese Grobheit des Geistes ist eigentlich Leiden. Und Feinheit des Geistes ist immer mit, wenn es mit Weisheit verbunden ist, dann ist es mit einem angenehmen Gefühl in Shamatha. Erfährt man sehr angenehme Gefühle, die bleiben, die gehen nicht weg, weil der Geist bleibt in feinem Gefühl. Was alle Wesen wollen. Nur eine Sache. Welche Sache? Freude, Glückseligkeit, nichts anderes. Sogar Insekten, alle wollen Vögel, Tiere, Menschen, sogar Götter im Buddhismus, alle wollen nur eine Sache. Freude, Glückseligkeit. Aber nach der buddhistischen Lehre, diese Freude, Glückseligkeit, wahre, wir können nicht verstehen, wenn wir nicht Weisheit haben. Unmöglich. Vollkommen unmöglich. Wenn wir nicht Weisheit haben, wir wissen nicht, was wahre Freude ist, was wahre Glückseligkeit ist. So lehrt der Buddha, auch in Theravada-Schriften. Durch Mangel an der Weisheit, wir denken, dass wir Freude haben, aber das ist für die Weisen, sagt der Buddha, das ist überhaupt keine Freude. Damit man etwas von wahrer Freude erfährt, muss man den Geist beruhigen. Ohne ruhigen Geist, so der Buddhismus, keine wahre Freude. Im Zustand von ruhigem Geist kann man mit Weisheit alle Gefühle, angenehme, unangenehme, neutrale, mit Ausgeglichenheit wahrnehmen. Und Wahrnehmung ist, so die buddhistische Lehre, ist die Grundlage für Gefühl. Es gibt kein Gefühl ohne Wahrnehmung. Und es gibt keine Wahrnehmung ohne Gefühl. Wenn Wahrnehmung ausgeglichen ist, Gefühl wird fein. Wenn Wahrnehmung nicht ausgeglichen ist, Gefühl wird nicht fein. Und wie wird Wahrnehmung ausgeglichen? Durch die Fähigkeit, von Kraft anwenden, Kraft von Achtsamkeit, die dann zu Wissensklarheit führt. Ohne Kraft der Achtsamkeit keine Wissensklarheit. So wird erklärt in den Schriften. Und Wissensklarheit ist, obwohl es auf verschiedenen Weisen im Buddhismus erklärt wird, Wissensklarheit ist Vipassana. Vipassana ist Wissensklarheit. Es ist Weisheit. Aber diese Weisheit von Wissensklarheit, wir werden lernen, man erst anwendend auf andere Weise im Prozess von Beruhigung und auch in andere Weise im Prozess von richtigen Unterscheidung. Das ist Vipassana. Vipassana heißt richtige Unterscheidung. Aber richtige Unterscheidung ist nicht möglich ohne Ruhe des Geistes. Warum? Weil ohne Ruhe wir nur sehen unsere eigenen Gedanken. Wir sehen nicht die Sachen. Wir sehen schon, was wir über die Sachen denken. Und was wir denken, dann ist nur bestimmt nur unsere Zuneigung oder Abneigung. Und wenn die Zuneigung und Abneigung unsere Wahrnehmung kontrolliert, wir sind im Zustand nicht von Ausgeglichenheit, sondern von Nicht-Ausgeglichenheit. So, wie wird dann erklärt, wie werden wir dann diese Gewohnheit von Achtsamkeit, wie werden wir diese Fähigkeit, uns auf die Belehrungen, die wir bekommen haben, was Weisheit ist, was Ruhe des Geistes ist, was Grobheit des Geistes ist, was Feinheit des Geistes ist, wie werden wir uns darauf immer erinnern können, wenn wir nicht Shraddha haben. Was heißt Shraddha? Glaube. Erste Kraft, die wir brauchen, damit wir Faulheit beseitigen. So erklärt in den Schriften, ist diese Shraddha. Das heißt, wir, indem wir besser, kein besseres Wort haben, wir sehr oft übersetzen aus Glaube, aber das ist nicht Glaube, es ist Vertrauen. Ja? Vertrauen schon hat Aspekt von Weisheit. In Pali Okapana, Sanskrit Avakalpana. Avakalpana heißt, dass wir, Ava heißt Nieder, Kalpana heißt produzieren, fabrizieren. Wir fabrizieren den Geist. Geist ist auch sozusagen eine Fabrikation, der unterscheidet. Wir fabrizieren den Geist, wir machen den Geist so, dass er auf dem Objekt von Wahrnehmung sitzt. Wenn er nicht hat, die Fähigkeit, auf dem Objekt der Wahrnehmung zu sitzen, dann wir kommen nicht zur Ruhe. Das ist Okapana, das ist Avakalpana. Das ist Vertrauen. Wir haben Vertrauen, indem wir viel gehört haben und viel nachgedacht haben, was die Ärger sind, warum wir die Ärger haben und wie wir von den Ärgern loswerden. So kann der Geist auf dem Objekt der Wahrnehmung sitzen bleiben. Sonst, er ist immer aufgeregt, er will weg, er bleibt nicht. Und der Objekt ist Geistesobjekt, das haben wir erklärt. wenn wir meditieren, alles wird zum Geistobjekt. Die äußeren Objekte werden durch Geist erfahren, durch Geist erzeugt. Nur auf einem geistlichen Objekt kann der Geist dann sitzen bleiben. Wenn es äußere Objekt ist, er bleibt nicht. Wenn wir über Farbe meditieren, diese Farbe muss tief in innen erfahren werden, damit der Geist bleiben sitzt dabei. Es wird, wenn er sitzt dabei, dann wird es zu mentalen Objekt. Nach der Mahayana-Lehre besonders, alle Objekte sind nur mentale Objekte. Kein Objekt kann entstehen ohne Geist. Können Sie sich vorstellen, ein Objekt, das entstehen kann ohne Geist, kann man sich nicht vorstellen. Geist ist das, was die Objekte enthält und was die Objekte erzeugt. Und die Objekte gehören zu dem Körper. Das ist der Unterschied zwischen östlicher Philosophie und westlicher Philosophie. Wenn ich eine Farbe betrachte und ich mache die Augen zu, wenn die Farbe, das ich dann mit den geschlossenen Augen sehe, ist Körper, gehört zu dem Körper, weil es eine Form hat. Was Form hat, gehört zu dem Körper. Und der Geist unterscheidet Formen. Er kann nichts was anderes unterscheiden. Und niemand kann sich eine Form vorstellen ohne Geist. Auge ohne Geist sieht überhaupt nichts. Und dass wir im Traum sehen, das sind genauso Formen, was wir in dem wachen Zustand sehen. Nur Formen. Geist bestimmte Formen. Es gibt nur eine Realität, Realität von Formen und von dem Geist, das die Formen wahrnimmt. Wenn er die Formen wahrnimmt, er spürt die Formen. Wenn er die Formen spürt, er kann sie unterscheiden. Wenn er sie unterscheidet, er hat Zuneigung oder Abneigung. Und nur wenn er zur Ruhe kommt, er kann, obwohl er diese Zuneigungen, Abneigungen wahrnimmt. Er kann sie loslassen, er verfolgt sie nicht. Wenn er nicht in Ruhe ist, er verfolgt sie einfach. Und er sieht nur, was er sehen will. Das ist Unwissen. Wenn ich das weiß, habe ich Shraddha, habe ich Vertrauen. Hm? Ich kann den Geist zur Ruhe bringen. Ich kann die Formen übersetzen oder wahrnehmen, wie sie wirklich sind. Ohne Substanz und der Geist, das sich an die Formen, die zu den Formen zuneigt und abneigt, der ist auch ohne Substanz. Dazu brauche ich Vertrauen. Und Vertrauen kommt, wenn ich viel höre und viel überlege, an was ich gehört habe. So sagen die Schriften. Jetzt, wenn ich Vertrauen habe, was folgt, welche Fähigkeit dann folgt, die wir unbedingt brauchen, dass wir unsere Faulheit beseitigen, dass wir Achtsamkeit konsequent eben kennen, die die Grundlage ist, damit wir die, wo die Ursachen von unserer Ärger verstehen. Ohne Achtsamkeit, wir kennen sie nicht, die Ursachen, so die buddhistische Lehre von den Ärgern verstehen. Das ist nicht möglich. So, wenn wir Vertrauen haben an die Lehre, wenn wir wissen, wir können den Geist beruhigen, weil wir haben diese Fähigkeit, wir können den Geist verfeinern, wir haben diese Fähigkeit. Dann, was passiert? Wir haben Chanda, sagte Asanga. Chanda, wunderbares Wort. Chanda kann man als Wunsch übersetzen. Chanda kann man auch Begierde übersetzen. Chanda kann man als Zuneigung übersetzen. Chanda kann man auch als Enthusiasmus übersetzen. Viele Übersetzungen. Das ist Wunder der Sprache. Jede Sprache hat andere Nuancen. In Sanskrit, Chanda übersetzt oder Pali übersetzt alle diese Sachen. Wenn wir Vertrauen haben, wir haben Interesse. Chanda ist auch Interesse. Der Buddha sagt, Chanda Mulika Sabbe Dhamma. Alle Phänomene sind, die Wurzel von allen Phänomenen ist Chanda, ist Interesse, ist Wunsch, ist Enthusiasmus, Das ist eine wunderbare Sache, sehr tief und nicht so leicht zu verstehen. Alles, was wir jetzt sind, unsere Gewohnheiten, sind basiert auf unserer Chanda, unserem Interesse, unserem Wunsch. Das ist alles, was wir sind. Jetzt nach der buddhistischen Lehre gibt es Kama Chanda und gibt es Dharma Chanda. Wenn wir Vertrauen haben, haben wir Dharma Chanda. Wir sehnen uns, Chanda auch hier kann man am besten als sehnen. Wir sehen uns nach Dharma. Wenn wir nicht Vertrauen haben, wir sehen uns aus die Vergnügungen von den Objekten von Sinnen. Das ist sehr wichtig zu verstehen. Aber diese Sie lernen ein bisschen tibetanischen Buddhismus, das ist sehr besonders interessant. Diese Sehnen von den Wünschen nach Sinnenobjekten kann man transformieren. Wenn man Weisheit hat, kann man das transformieren. Das muss nicht unbedingt negativ sein. Durch Weisheit transformieren. Aber dazu braucht man innere Ruhe. Ohne innere Ruhe, was wollen wir transformieren? Aber so im Grundbuddhismus, diese Kama Chanda, diese Sehnen nach den sinnlichen, nach den Freuden von sinnlichen Objekten ist immer nur negativ. Nach der tantrischen Lehre kann man transformieren, aber nur durch Weisheit. Wenn wir nicht Weisheit haben, es bindet nur uns zu leiden. Auf jeden Fall, Buddhismus unterscheidet, wenn man diese positive Sehnen ist auf Vertrauen basiert. Wenn wir nicht Vertrauen haben, wir haben auch nicht positive Sehnen. Das ist logisch. Natürlich, das kann man nicht wörtlich verstehen. Muss man mit Weisheit verstehen. Wenn man Weisheit hat, Worte sind nicht mehr nötig. So. Damit man Faulheit beseitigt, dann muss man Vertrauen haben und sehnen nach Positiven. Normalerweise sehnen nach Positiven ist sehnen nach Dharma. Aber in nicht-dualistischer Lehre, und Sie wollen tibetanischer Buddhismus lernen, chinesischer Buddhismus lernen, alles ist Dharma. Sehnen ist auch Dharma. Das Negative ist auch Dharma. Das Positive ist auch Dharma. Niemand kann etwas außer Dharma erfahren. Dharma ist der Körper, Dharma ist der Geist. Und Dharma ist das, was von dem Körper und von dem Geist erzeugt wird. Das ist nicht dualistische Lehre. Na gut, wir haben Sehnen nach Dharma in nicht-dualistischen Sinne. Das ist dann Sehen nach der Weisheit besonders. Wenn wir Sehen nach der Wahrheit haben, basiert auf Vertrauen, wir üben. Wenn wir nicht sehen haben nach der Wahrheit, wir üben eben nicht. Ganz einfach. Und wenn wir nicht üben, wir können nicht mit Weisheit Ärger mindern und beseitigen. Das ist nicht möglich. Dann machen wir nach der buddhistischen Lehre machen wir das, was unmöglich ist. Und wenn wir das, was unmöglich ist, machen, das ist eben Natur von Nichtwissen. Jeder kann sich verbessern durch Vertrauen, durch Sehnen nach dem Positiven, nach Wahrheit und durch Übung, nur indem wir uns unsere Fähigkeiten, was möglich ist und was nicht möglich ist, verstehen lernen. Und so entwickelt sich Achtsamkeit. Wir vergessen nicht die Belehrungen, die wir bekommen haben, über denen wir dann auch überlegt haben. Und das ist so erklärt in Sanskrit-Schriften, das ist das Wesen von Achtsamkeit. Bisschen andere Erklärung aus, wie wir im Theravada finden, aber es ist natürlich überhaupt kein Widerspruch. Es alles hängt zusammen. So. wenn wir die Faulheit vermindern, wir bringen zum Ausdruck diese Kraft von Achtsamkeit. Wenn wir die Kraft von Achtsamkeit haben, wir verstehen die Ärger. Die Ärger in der nördlichen Tradition, in Bezug zur Beruhigung des Geistes, die heißen Doshas. Die Ärger bei Prozess von Beruhigung des Geistes heißt Dosha in Sanskrit, heißt eigentlich Fehler. Wenn wir nicht achtsam sind, wir machen Fehler, aber wir wissen nicht, dass wir Fehler machen. Wir wissen das nicht. Wenn wir Achtsamkeit haben, wir machen Fehler, aber wir wissen, dass es Fehler sind. So, wir können lernen, allmählich, Wissensklarheit. Wir machen Fehler, aber wir wissen, dass wir Fehler machen, indem wir uns erinnern an die Belehrungen, die wir bekommen haben und über die wir überlegt im Geiste haben, so dass sie klar sind. So, was den Prozess von Beruhigung des Geistes anbetrifft, Ärger sind Tendenz des Geistes zu senken oder Tendenz des Geistes sich aufzuregen, aufregen. Das sind die Ärger. Und wir werden nicht von den Ärgern bewusst, indem wir keine Achtsamkeit haben. Und wir haben keine Achtsamkeit, indem wir nicht Vertrauen haben, nicht Sehnen nach Dharma haben und nicht üben. So ist Prozess von Beruhigung zu verstehen. Wenn die Fähigkeit des Geistes, Achtsamkeit anzuwenden statt Kraft, wenn wir Kraft von Achtsamkeit anwenden, der Geist braucht wenig Anstrengung. Wenn wir nicht die Kraft von Achtsamkeit haben, dann braucht immer der Geist braucht große Anstrengung. Und der Körper auch. Wir immer machen etwas, vergessen, was wir machen, dann machen wir das nochmal, dann vergessen wir wieder, dann machen wir viele Bewegungen, die überhaupt nicht nützlich sind, denken wir viel, was vollkommen unnützlich ist, und dann verschwenden wir Energie. ohne Achtsamkeit, wir immer verschwenden Energie. Der Körper macht unnützliche Bewegungen, der Geist denkt unnützliche Sachen. Und alles, was wir machen mit dem Körper und mit dem Geist, wird chaotisch. Wir selbst sind im Chaos und wir bringen auch durch unsere Chaos, wir bringen auch die anderen zu chaotischen Zuständen. Was zu tun? Achtsamkeit. Und Achtsamkeit kommt, indem wir verstehen, ich habe das früher schon erklärt, ich glaube noch in ganz, nicht letzte Woche, noch vorher habe ich noch einmal oder zweimal unterrichtet, habe ich erklärt, die 9 Stufen von die zu uns zum Zustand von Samadhi bringen. Samadhi ist Zustand von Ausgeglichenheit, von Geist, Gefühl und das auch mit Körper verbunden ist. Dieser Zustand von Ausgeglichenheit kommt erst, dass wir verstehen, dass wenn wir durch Kraft unsere Aufmerksamkeit kontrollieren möchten, der Geist wird sich nicht beruhigen. Er wird immer protestieren. Wenn wir den Geist aber durch Kraft von Achtsamkeit behandeln, der Geist kann sich beruhigen. Auch wenn wir unangenehme Gefühle haben, und das werden Sie immer klarer erfahren können, wenn Sie älter werden. Ich bin selbst 75. Die unangenehmen Gefühle werden häufiger. Kann man nicht vermeiden. Auch wenn man sehr gute Yogi ist. Aber mit Achtsamkeit kann man behandeln, weil die zu Wissensklarheit führt. Dann man wird nicht die an diese Gefühle, an diese Zuneigungen, Abneigungen nicht mehr so haften. Das bringt den Geist zur Ruhe. Sehr praktisch. Wir denken weiter Unsinn, aber denken Unsinn mit Achtsamkeit. Wir bewegen weiter den Körper, ohne das können wir leben, aber wir bewegen mit Achtsamkeit. Dadurch kommt ganz andere Qualität von Leben. Aber erst müssen wir durch Vertrauen, Sehnen nach Dharma und Übung, wir müssen erfahren, unbedingt sehr klar sehen, dass achtsam diese Aufmerksamkeit nur bloß mit Kraft uns nie zur Ruhe bringt. Wir brauchen Aufmerksamkeit. Ohne Aufmerksamkeit entsteht kein Objekt und kein Geist. Unterscheidender Geist entsteht, indem wir erst Aufmerksamkeit haben. Aufmerksamkeit auf was? Auf irgendwelche Form. Diese Form, wenn wir meditieren, die kommt aus dem Geist. Wenn wir nicht meditieren, wir denken, dass es von dem Geist getrennt ist. Wenn wir meditieren, Wir sehen, diese Form kann nicht von dem Geist getrennt sein. Die entstehen zusammen, im Zusammenhang. Und der Geist hat die Fähigkeit, besonders wenn sie tibetanische Buddhismus lernen, er hat die Fähigkeit, die Form zu transformieren. Das macht er immer, aber nicht bewusst. Jetzt wollen wir das bewusst lernen. Dazu brauchen wir ruhigen Geist. Ohne das ist nur Träumen. Und ruhiger Geist, so erklärt Asanga, er wird nur im Prozess von Beruhigung effektiv eintreten können, wenn er versteht, dass Achtsamkeit durch Kraft beseitigt nicht die Ärger. Nur Achtsamkeit mit, nur Aufmerksamkeit mit Achtsamkeit kann Geist zur Ruhe bringen. Und wenn der Geist zur Ruhe gebracht ist, er hat die Fähigkeit, den Geist zu verfeinern. Shamatha ist Prozess von Verfeinerung des Geistes. Wenn der Geist verfeinert ist, er kann sich mit dem Objekt der Wahrnehmung vereinigen. Das ist Dhyana. Dhyana, wunderbares Wort, eigentlich in Sanskrit und der Wurzel Dhya. Dhya heißt Denken. Dhyana ist auch Denken. Aber man denkt ohne Worte. Wunderbares. Wenn man kann denken ohne Worte, ja, man kann sich mit dem Objekt vereinigen. Wenn man aber denkt mit Worte, er wird sich nicht mit dem Objekt vereinigen. Und die Voraussetzung dafür ist, dass man mit Kraft von Achtsamkeit arbeiten lernt, indem man sieht, Nicht-Achtsamkeit ist Faulheit. Das ist nicht so leicht zu sehen. Damit man sieht, dass Nicht-Achtsamkeit ist Faulheit, muss man sehr klar verstehen, was man gehört hat, dass Grobheit von Gemüt und von Geist ist Leiden und Feinheit bringt Ruhe. Na, jetzt hat der Rede 1,5 Stunden geredet. Für heute ist es genug, haben wir gelernt. Erste Dosha, erste Fehler von dem Geist auf dem Wege zur Beruhigung ist Faulheit. Zweiter Fehler ist Tendenz zu Aufregung, das Gegenteil von Ruhe ist. Und dritte Fehler ist Senken des Geistes. Diese Fehler muss man sehr, sehr klar verstehen können. Damit man sie versteht, braucht man Achtsamkeit. Wenn man Achtsamkeit hat, lernt man Wissensklarheit anzuwenden. Ohne Achtsamkeit, Wissensklarheit anzuwenden, ist keine wahre Wissensklarheit. Das ist, was Yoga lernt, und das ist, was der Buddhismus besonders betont. Und für heute genug. Wir setzen fort nächsten Samstag. Jetzt haben wir ungefähr noch mehr als 20 Minuten für die Fragen, wenn es irgendwelche gibt. Ich werde immer 1,5 Stunden reden, halbe Stunde für die Fragen. Zu viele Informationen bringt was. Diejenigen, die letzte Woche da waren, wissen schon. Mentale Durchfall. Wollen Sie mentale Durchfall? Wenn nicht mentale Durchfall, dann gibt es mentale Verstopfung. Genauso ist mit dem Geist, zu viele Informationen. Mentale Durchfall. Wenn Sie diese Informationen mit Kraft halten möchten, das ist mentale Verstopfung. Der mittlere Weg, nicht zu viele Informationen, nicht zu wenig Informationen und verdauen. Das ist auch Übung. Mehr und mehr vertrauen, mehr und mehr sehen nach Dharma, nach der Wahrheit und mehr üben. Dann allmählich Tendenz zu mentalen Verstopfung und Durchfall. Dann vermieden werden. Und für heute genug. Keine Fragen. Dann wir machen Schluss. Wer hat noch Fragen? Bitte, bitte, Herr Michael. Ja, vielen Dank für die Lektion heute. Ich habe eine Frage, und zwar das Verhältnis von Vipassana und Achtsamkeit, weil es scheint ja zu sein, dass damit der Geist nicht sinkt, muss er aufrechterhalten werden, also energetisch. Aber darf nicht durch Dosha kommen. Also wahrscheinlich kommt das eher durch Sati. Also es muss irgendwie Vipassana und Sati müssen irgendwie zusammenhängen, ob sie da eventuell. Vipassana ist genau das Gegenteil von Senken des Geistes. Shamatha ist genau das Gegenteil von Aufgeregtheit des Geistes. Aber der Geist wird nie Meister von Shamatha, wenn er Tendenz zu Senken hat. Und der Geist wird nie Meister von Vipassana, wenn er Tendenz zu Aufgeregtheit hat. Aber Vipassana beseitigt die Tendenz des Geistes zu senken. Aber sie wird nur gemeistert, wenn es auch keine Tendenz zu Zerstreutheit, zu Aufgeregtheit hat. So, die beide dann werden dann allmählich, wenn man versteht, das Objekt der Befreiung, die beide werden dann vereinigt. In Theravada-Lehre, diese Objekte von Befreiung kann man nur verstehen, auf analytische Weise. In nicht-dualistischer Lehre kann man auch Objekte der Befreiung durch nicht dualistische Nirvikalpa Jnana, nicht unterscheidende Weisheit verstehen. Das ist Sonderheit von nicht-dualistischem Verständnis von Meditation. Das gibt es nicht aber in Theravada. Man muss so lange sich eben in Betrachtung der Unbeständigkeit und in Samadhi von Vipassana, es gibt Samadhi von Vipassana, Samadhi von Shamatha, bis der Geist einfach wendet sich weg von diesem Leiden von Vergänglichkeit. Aber wenn man lange, lange Zeit über das Objekt der Befreiung meditiert hat, verstanden hat, dass es, was es ist und dass es nicht mit Substanz verbunden werden kann und dass es sozusagen etwas, was nicht durch Unterscheiden verstanden werden kann. Man muss nicht unterscheidende Weisheit haben. Dann kann man sozusagen auch allmählich erst durch Logik und dann allmählich auch durch Samadhi diese Wahrheit unmittelbar wahrzunehmen. Man muss Samadhi, die höchste Wahrheit, muss man unmittelbar wahrnehmen. Das kann man nicht nur durch Unterscheiden verstehen, das geht nicht. Aber man kann das auch unmittelbar verstehen durch viel, viel Übung in Weisheit von Nicht-Unterscheiden. Und diese Weisheit, wenn es wird auch Objekt von Samadhi. So ist Zen. So ist auch Dzogchen, was der Dolpo Tulku euch lernen wird. Dafür gibt es verschiedene natürlich Heilsmittel, die gar nicht in Theravada und klassische Mahayana erwähnt werden. Das ist die Besonderheit von Tantra. So, dann machen wir Schluss für heute. Oder gibt es noch irgendwelche Fragen? Alle sind zufrieden und haben, hoffentlich habe ich ein bisschen Freude von Dharma vermittelt, wenn es der Fall ist. Ich freue mich auch, falls ich irgendwelche Fehler gemacht habe. Ich werde wieder und wieder mich bemühen zu verbessern, aber ich bin nicht von Fehlern bewusst. Hoffentlich lernen Sie noch Dharma besser als ich, dass Sie mich aufmerksam auf meine Fehler machen und heute dann so übergeben wir Verdienst an alle Wesen, dann indem wir verstehen, dass wir an alle Wesen, mit allen Wesen verbunden sind und dass der Geist nicht existiert ohne allen Wesen. Okay, dann machen wir Schluss. Dann auf Chinesisch erst. Yuani zukunte puji qi, wotan sang jiekung cheng fotao. Möge Verdienst von diesem Vortrag und von Dharma, das wir gelernt haben, sich an alle Wesen verbreitern, damit wir den Zustand von Erleuchtung erreichen können. Omidob. Das ist Also alles Gute. Alles Gute und bis nächste Woche, nächsten Samstag. Okay? Tschüss.